Viele Musiker, die heute einen Namen haben und gerne mit dem E-Bow experimentieren, hörten diese Klänge unter anderem zuerst bei Big Country. Die schottische Rockband hat eindeutige Folk-Einflüsse, die auch besonders durch das Gitarrenspiel unterstrichen wurden. Auf ihrer LP The Crossing machten sie besonders Gebrauch vom E-Bow und dieser Sound wurde am Anfang auch ihr Markenzeichen.